Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 443 an Goethe, Jena, 21. März 1798. Da ich Sie vor Abend nicht sehe, so werde ich bis dahin in meinem vierten Akt suchen, vorwärts zu kommen. Ich habe heute früh die Phädra des Euripides, freilich nur nach einer sehr geistleeren Übersetzung von Steinbrüchel gelesen, aber es ist mir doch unbegreiflich, wie leicht und obenhin dieser schöne Stoff behandelt worden ist. Leben Sie recht wohl, SCH.